wer seine Fehler erkennt, ist Christ, schrieb Kierkegaard in Dänemark, ein Konzept der Angst, die Leben war. Nun Gleichgültigkeit in deinen gläubigen Christus. Warum fürchtest du Schmerz und Unrecht, wenn du im Schutz der höchsten Liebe lebst? Je größer die Prüfungen, desto größer dein Ruhm. Denn der Weise weiß, jeder Sturm vergeht. Sag mir, Freund, fragte mein Geliebter, hast du Geduld, wenn ich deinen Schmerz verdopple? Ja, sprach ich, doch verdopple deine Liebe, denn in deinen Opfern ward meine Seele geschmiedet. Höre niemals auf, eine gerechte Welt zu ersehnen. Die Wirklichkeit ist nur eine Kruste, zurückgelassen von jenen, die einst träumten. Beim Tod hinterlässt du nur deine Absichten. Und das Sein, das die Welt umschuf, das Wachstum deines eigenen Denkens, das in Einheit mit allen Geschöpfen das Flüstern dieser Stimme ist, nach der du dich sehnst. Das Sein, das die Welt entschuf, das Wachstum deines eigenen Denkens, das in Einheit mit allen Geschöpfen das Flüstern doch ihm ist, nach der du dich sehnst.